im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute. 1 Uhr nachts, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Lars und der Lars ist 20. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ich habe eigentlich verdammt viele Probleme, aber es geht eher um das größte Problem und das wäre meine pädophile Neigung. Weil ich habe auch vom Montag auf Dienstag deine Sendung gesehen und da hatte ja einer angerufen, dass der Bruder von einer Freundin halt den 8-Jährigen vergewaltigt hat. Und da habe ich mir gedacht, dass ich mal anrufe, bevor mir das auch passiert, dass ich was mache, weil ich bin im Moment auf der Suche nach Psychologen, war deswegen auch schon in der Klinik, aber irgendwie, keine Ahnung, die von der Klinik sollten sich eigentlich auch wieder melden und Hast du denen das gesagt, dass du dich mit diesem Problem beschäftigst? Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob die das nicht richtig ernst genommen haben oder sowas, auf jeden Fall nach 4 Tagen wieder raus. Die haben gesagt, können mir nicht helfen, haben mir eine Nummer gegeben. Der Psychologe meldet sich nicht zurück, einige Male auf dem AB gesprochen, mit Nummer hinterlassen und allem drum dran. Genauso sollte es eigentlich nicht sein. Sollte es nicht sein. Das ist eigentlich schon skandalös, dass man dich da nicht adäquat behandelt hat. Aber ein paar Fragen, Lars. Du bist 20 Jahre alt und sagst, du hast pädophile Neigungen. Ja. Seit wann weißt du das? Seit wann merkst du das? Seit 3 Jahren ungefähr. Was konkret ist deine Fantasie? Ja, Fantasien, also halt so große Fantasien gar nicht. Ich finde halt, die sehen gut aus, unberührt und sowas. Und also Kinder? Ja, zwischen 10 und 14 würde ich sagen. Ja. Bezieht sich deine Fantasie auf Mädchen oder auf Jungen? Auf Jungen. Auf Jungen. Ja. Und ja, immer wenn ich jemanden sehe, zieht sich sozusagen mein Magen zusammen, kriege einen Adrenalinschub und das fühlt sich so an, als würde ich den gleich hinterher rennen wollen. Und ja. Hast du ansatzweise das schon mal gemacht? Als ich 17 war, mit jemandem, der 14 war, war aber in seinem Einverständnis und war halt auch nur so, wie man das heute sagt, dieses Petting. Und mir ist da auch nicht gelaufen. Da warst du 17. Ja. Und jetzt, nachdem du älter bist, bist du der Neigung noch nie weiter real nachgegangen? Nachgekommen? Nein. Nun ist das Reale die eine Sache und die Fantasie die andere Sache. In der Fantasie stellst du dir das schon vor? Ja. Ja. Konsumierst du Kinderpornografie? Nein. Also wahrscheinlich auch nur, weil ich so jetzt nicht drankomme. Ich bin jetzt keiner, der sich so gut auskennt, dass er weiß, wo er suchen muss. Und so wirklich anstrengend zu suchen habe ich jetzt auch nicht. Muss ja auch nicht. Und Ich habe mich so weit noch im Griff. Wobei wir beide uns darüber im Klaren sein sollten, dass allein der Konsum von Kinderpornografie schon etwas sehr Schlimmes ist, weil die Kinder, die man dort sieht, sind oftmals schon missbrauchte Kinder. Ja. Also, ja, aber sowas war bei mir noch gar nicht. Hattest du schon mal mit einem Gleichaltrigen oder einer Gleichaltrigen sexuelle Kontakte? Ja, also ich bin schwul und hatte auch mit Gleichaltrigen oder älter auch. Ist ja nicht so, dass ich nur auf die Jüngeren stehe. Es ist halt, dass ich mehr auf Jüngere stehe. Hast du im Moment einen Freund? Nein. Nein. Nun ist das ja schon eine sehr heikle Geschichte und eine heikle Sache, das zu äußern. Erstmal finde ich das mutig von dir, dass du anrufst. Das finde ich sehr gut. Bei wem hast du dich denn bisher in diese Richtung noch geäußert oder geoutet oder hast darüber gesprochen? Der Mutter eines platonischen Freundes. Ist so wie meine eigene Mutter und das ist, wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, dann quatsche ich wie ein Wasserfall und ja, der habe ich das dann halt erzählt. Und die hat mich dann auch in die Klinik gefahren. Ja. Jetzt lass uns noch mal über die Klinik sprechen. Du gehst in eine Klinik und du gehst nur deshalb in die Klinik, weil du sagst, ich habe eine pädophile Neigung, bitte helfen Sie mir. Hauptsächlich. Wie reagierten die dann? Was haben die dann mit dir gemacht? Ja, ich habe das halt ein bisschen gefühlskalt erzählt, weil ich auch gefühlskalt bin. Und sie fragte nur, ob ich stolz drauf wäre, was ich natürlich nicht bin. Und deswegen suche ich mir ja die Hilfe. Mhm. Hat mich nicht so wirklich ernst genommen, hat mich dann erstmal auf die Geschlossene gesteckt, weil ich halt am Wochenende hinkam und kein Arzt da war, der mich irgendwie untersuchen konnte. Und ja, dann war ich halt so lange da, bis ich mit dem Oberarzt gesprochen habe. Mhm. Der hat mich auch, denke ich mal, nicht wirklich ernst genommen. Haben die in der Klinik, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, haben die in der Klinik dich gefragt, ob du schon mal ein Kind angefasst hast? Ja. Das haben sie gemacht. Mhm. Und daraufhin habe ich das ja mit dem 14-Jährigen gesagt und da hat sie ja gefragt, ob ich stolz drauf bin. Mhm. Und ja, der Oberarzt hat mich auch nicht, glaube ich, für voll genommen. Der hat mir dann die Nummer gegeben und hat dann gesagt, dann kann ich auch gehen. Also habe meine Entlassungspapiere bekommen und dann hat er nur gesagt, ja, wollen wir mal hoffen, dass du in den nächsten 3 Jahren einen Platz bekommst beim Psychologen. Aha, und diese Nummer, die er dir gegeben hat, ist das eine Nummer von irgendeinem Psychologen oder was? Ja, genau, der sich irgendwie ein bisschen in die Richtung spezialisiert haben soll. Verstehe. Finde ich eigentlich skandalös, muss ich sagen, dass man so mit dir umgegangen ist. Als du das da gesagt hast, wie war dir dabei zumute, als du dich da zum ersten Mal bei dieser Ärztin geäußert hast? Ja, also das zu erzählen fiel mir leicht. Mhm. Mhm. Also, ja. Das wundert mich. Ja, weil, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen gefühlskalt und ja. Das sagst du schon zum zweiten Mal, Lars. Du sagst, du bist gefühlskalt. Eigentlich mag ich das gar nicht glauben. Warum glaubst du das von dir, dass du gefühlskalt bist? Ja, also mein ganzes Leben ist bisher einfach nur scheiße gelaufen. Ich kann mich an kaum was Gutes erinnern. Wurde auch von meinem Vater angefasst und mit Fliegenklatschern Ledergürtel durchgelassen und allem drum dran. Du bist von deinem Vater angefasst worden? Heißt das, du bist selbst Opfer von... Ja. Das heißt, es gab einen sexuellen Übergriff von Seiten des Vaters. Genau. Mhm. Und ja, das Einzige, was ich noch empfinde, ist Wut, die ich aber ziemlich gut unter Kontrolle habe. Die bricht halt nur manchmal aus, dann fange ich an zu heulen. Mhm. Ja, und dann entfernen sich die meisten schon von mir, weil sie sonst wissen, dass ich gleich richtig ausraste. Ja. Aber das passiert verdammt, verdammt selten. So, jetzt möchte ich dir sagen, dass ich dich keineswegs als gefühlskalt empfinde. Ja, du bist allein schon das. Du bist allein schon deshalb nicht gefühlskalt, weil du diese Neigung problematisierst, weil du selbst zum Psychiater gegangen bist und weil du sogar hier in die Öffentlichkeit gehst und das hier äußerst. Das zeigt, dass du Emotionen hast und dass du Angst vor dieser Neigung hast und dass du da das auch verändern möchtest. Also ich habe nicht wirklich Angst davor. Ich habe nur keine Lust, irgendwann im Knast zu sitzen, deswegen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du nicht gerne einem Kind das antun möchtest, was man dir angetan hat. Das ist mir eigentlich egal, weil ich eigentlich eine Abneigung gegen alle Menschen habe. Mhm. Gut, das ist natürlich alles Thema einer therapeutischen Behandlung. Es gibt, genau. Lars, es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, etwa 7 hochspezialisierte Kliniken. Da gibt es ja auch diese Internetseite jetzt, ich will kein Täter werden.de oder wie genau. Das heißt. Man kann sich das daneben ist aber in Hannover und da komme ich nicht hin. Mhm. Wir werden uns weiter erstmal schlau machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es diese Kliniken und in diesen Kliniken, Das wurde angeschoben einst von der Charité in Berlin, große Berliner Klinik. Da wird niemand abgewiesen und da wird jeder auch ordentlich befragt und behandelt. Ich rate dir wirklich dringend, wenn es vielleicht auch etwas weit weg ist von dir, aber wir schauen mal hier nach, ob es in deiner Nähe auch noch eine adäquate Beratung oder Klinik gibt. Ich rate dir dringend, das zu machen. Ich rate es dir wirklich einmal um deine selbst willen und natürlich auch um der potenziellen Opfer wegen. Du weißt selbst, wie viel Leid Kindern angetan wird. Und das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Und wenn du dazu beitragen kannst, in deinem Rahmen, in deinem Leben, ist das schon eine gute Leistung und eine gute Sache. Ja. So, Lars, mein Psychologe, der Peter, hat mitgehört. Der ruft dich jetzt zurück und alles Weitere dann zwischen euch beiden am Telefon. Okay, dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Ich wollte noch nach einem Autogramm vielleicht fragen. Sehr gerne, dann sagst du dem Peter deine Anschrift und dann schicke ich es dir gerne. Okay, danke schön. Alles Gute, Lars. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Christel ist hier. Christel ist 72. Guten Morgen, Christel. Hallo, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass das mal geklappt hat. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Liebe Christel, um was geht's denn? Ja, weißt du, ich war zweimal verheiratet, hatte nicht viel Glück. Meine Kinder, ich habe 4 Kinder. Mhm. Und habe dann in Lebensgemeinschaft gelebt, 18 Jahre. Das war eine wunderschöne Zeit. Mhm. Aber ich habe nicht wieder geheiratet, zum Leidwesen. Sonst hätte ich jetzt eine schöne Rente. Also aber leider nicht, der ist verstorben. Ja. Wann? Seitdem bin ich alleine, seit 96. Ah, so lange schon. Vor 3 Jahren bin ich in die Parkinson-Klinik gegangen und da habe ich einen Mann kennengelernt. Ja. Ja, und habe mich, also das erste Jahr, wie wir da zusammen waren, haben wir uns gut verstanden. Es war Sympathie. Wir haben über Gott und die Welt erzählt und gequasselt. Also eine kurze Zwischenfrage, du bist Parkinson erkrankt, gehe ich davon aus, wenn du in der Klinik warst, ja. Und er auch. Ja. Und warst du so lange, ein Jahr in der Klinik? Nein. Nein. Ich meinte jetzt einmal im Jahr kann jeder Parkinson-Kranke in eine Parkinson-Klinik eingewiesen werden. Ach so, ja. Okay. Gut, da habt ihr euch kennengelernt und wie lange? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, genau. Und hält der Kontakt bis heute an? Ja. Zum Glück oder auch zum Unglück, wie du willst, ist es jetzt so, dass ich mich unsterblich verliebt habe. In diesen und Mann? Und er auch. Ja, ihr habt euch ineinander jetzt unsterblich verliebt? Ja. Nach 3 Jahren? Ja. Das hat aber ein bisschen lang gedauert. Ja, ich habe mich eigentlich erst dagegen gewehrt, er ist verheiratet. Ach so. Oh. Und ich als betrogene Frau weiß, wie man sich da fühlt. Seine Gattin weiß allerdings nichts von uns, bis jetzt. Ich habe aber die Befürchtung, weil er manchmal recht unbedacht ist und dass das mal in die Hose geht. Ja, in der Klinik kennengelernt, das heißt, da muss man nicht unbedingt am gleichen Ort wohnen. Wie weit wohnt ihr auseinander? Er ist aus dem Harz und ich bin aus der Magdeburger Börde. Und das ist ein End auseinander, ne? Ja, schon eine Stunde Fahrzeit. Ich fahre noch Auto. Eine Stunde. Ja. Ich hatte es fast geschätzt, noch länger. Ja. Wie stark und fortgeschritten erkrankt seid ihr denn beide? Bei mir ist es Gott sei Dank im Anfangsstadium erkannt worden. Mhm. Und man kann das ja nicht heilen. Man kann das mit Tabletten aufhalten. Ja. Den Verlauf der Krankheit, ja, ne? Ja. Und bei ihm? Bei ihm ist es die rechte Seite der Arm überwiegend, also dieses Zittern, vor allen Dingen, wenn man aufgeregt ist. Mhm. Und Parkinson hat viele Erscheinungen, das würde jetzt so weit führen, wenn ich das alles erklären würde. Aber es ist noch so, dass er sich frei bewegen kann, dass er rausgehen kann. Ja, wir können uns beide noch gut bewegen. Du fährst Auto. Geistig ist alles intakt. So, wie oft seht ihr euch, ihr beiden? Ja, das ist je nachdem, wie er Zeit hat. Beziehungsweise, wenn seine Gattin mal nicht da ist, wenn sie im Krankenhaus liegt oder verreist ist oder irgendwie. Was ja wahrscheinlich. Und wir telefonieren fast täglich. Wie alt ist er? gleiche Alter wie ich. Auch 72? Ja. Mhm. So, die Gattin wird nicht so oft verreisen und wir wünschen es der Gattin, dass sie nicht oft ins Krankenhaus muss. Dann, ja, das eben. Dann, du machst dich mein Gewissen bemerkbar. Also ich neige dazu, ich bin schriftlich begabt. Das heißt, ich habe schon mal ein Kinderbuch gemacht und bin jetzt dabei, mein Leben aufzuschreiben, wo er natürlich auch eine große Rolle spielt. Mhm. Und ich setze mich jetzt immer hin und schreibe meine Gedanken auf. Mhm. Weil ich jetzt irgendwo nicht mehr damit klarkomme, das schlechte Gewissen plagt mich. Ich verstehe. Das heißt, da ist ein Mann, den du liebst und eine lange Zeit dann wieder hast du jemanden lieben können. Ja. Ihr seid verliebt, der ist in dich auch verliebt, so habe ich es verstanden. Aber der hat eine Frau und es tritt sich alles irgendwie so auf der Stelle. Ja. Warum verlässt er seine Frau nicht für dich? Weil er 50 Jahre verheiratet ist. Die haben ein wunderschönes Haus. Der Sohn wohnt mit dem Haus und zwei Enkeltöchter. Mhm. Und ich meine, 50 Jahre, das und sie ist auf ihn angewiesen. Sie hat ein Augenleiden und kann nicht fahren. Mhm. Also er muss sie immer in die Klinik fahren. Wie ist denn sein Gefühl zu ihr? Wie ist das? Ja. Sie ist der gleiche Typ wie ich. Was unterschiedlich ist, sie ist sehr dominant. Mhm. Also sie hat zum Beispiel angerufen, wie die Kur zu Ende war jetzt letztes Jahr. Mach deine Sachen bitte gleich alle links. Ich möchte den Dreck nicht zu Hause haben. Mhm. Wie macht deine Sachen? Ja, bloß mal so am Rande. Ach, die Kleidung soll... Ja, er soll seine Kleidung gleich, wie er sie einpackt im Koffer, gleich links machen. Sie möchte den Staub nicht zu Hause. Das ist bloß eine Episode. Da könnte ich eine ganze Menge erzählen. Ja, die schreckt mich schon ab, muss ich sagen. Ja. Liebt er die noch? Nein. Nein, ganz klar nein. Nein. Mensch, Christel... 50 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Hat jeder Respekt vor. 50 Jahre sind aber keine Begründung dafür, in einer Beziehung zu bleiben, die tot ist. Mhm. Ein schönes Haus zu haben ist auch toll. Ist aber auch keine Begründung, bei jemandem zu sein, nur weil man ein schönes Haus hat. Ja, ich habe Angst davor. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Er hatte sich schon mal ein Haus angeguckt. Das sollte ich mir dann auch ansehen. Und ich habe aber bin davon zurückgetreten. Ich weiß nicht, auf diese kurze Zeit, die wir zusammen sind. Hm. Ich weiß nicht, der Alltag ist das. Das stimmt schon. Was zusammenhält. Wobei. Und wo bewiesen wird, passt man zusammen, passt man nicht zusammen. Du hast völlig recht. Andererseits habt ihr euch jetzt schon 3 Jahre beschnuppern können. Das ist ja nur auch so eine. Aber nur immer. Ausnahmesituation. Ja. Hast du recht. Nur immer. In glücklichen Stunden, will ich mal sagen. Ich frage mal anders. Reicht er dir eigentlich so, wie du ihn jetzt hast? Nein. Nee. Ich bin, wenn er weg ist, bin ich krank. Ich fühle mich krank. Mhm. Ich bin an und für sich ein sehr temperamentvoller, immer vital und immer in Gange. Ich fühle mich noch lange nicht wie 72. So, ich finde, dass man auch mit 72 oder auch mit 82 nochmal neu beginnen kann. Meinst du? Ja, das finde ich schon. Ja? Jedes Jahr, was man dann hat, ist ein hochwertvolles Jahr. Das sagt er ja immer. Sagt er, wir haben keine Zeit. Ihr habt keine Zeit zu verschenken, so muss man sagen. Ja, wir haben keine Zeit mehr. So, ich habe die... Hoffentlich noch viel Zeit, aber ihr habt sie auch nicht zu verschenken, wie man das vielleicht so mit Anfang 20 macht, wo man denkt, man lebt ewig. Aber das habt ihr kapiert, dass das nicht so ist. Ja. So, wenn der die Entscheidung treffen sollte, dann mach es, dann lass dich drauf ein, geh das Risiko ein. Meinst du? Ja, mache ich, finde ich. Wenn er von sich aus das jetzt sagt, ich für ihn ist das ja ein Riesenschritt, das zu machen. Ja. Und der hat ja immerhin dir das Signal geschickt, wenn er schon sich ein anderes Haus angeguckt hat. Ja. Dann würde ich an deiner Stelle nun da aber überhaupt nicht bremsen. Du willst den Mann doch. Ja, ich will ihn, ja. So. Und er ja auch. Und dann wäre rein Tisch, dann braucht es auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Mhm. Ich meine, das ist natürlich für die Frau dramatisch, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber die Wahrheit ist manchmal dramatisch. So, und wirst mal angenommen, ich spinne jetzt mal, wir ziehen zusammen und es klappt nicht. Und dann kriege ich vielleicht vorgeworfen, ja, wegen dir habe ich alles aufgegeben. Weißt du, das Risiko, ihr seid zwei hocherwachsene Menschen mit viel Lebenserfahrung. Ja. Da darf keiner dem anderen etwas vorwerfen. Wenn das nicht klappt, muss man sich im Klaren sein, ja, dann hat es nicht geklappt. Es gibt keine hundertprozentige Versicherung für Liebe, Liebesgeschichten. Ja, das ist das Risiko, ob du Anfang 20 bist oder Anfang 70. Kann dir kein Mensch garantieren, ob das Ding funktioniert, wenn man dann zusammen ist. So ist das Spiel des Lebens. Ja, da hast du recht. Packt die Gelegenheit am Schopf, packt beide die Gelegenheit am Schopf und genießt eure Zeit und euer Glück, was ihr habt. Ja. Also, meine Einstellung ist ganz klar, Christel. Gut. Das hat mir gut getan, mal mit jemandem darüber zu reden. Ja, du... Ich will das ja nicht so populär machen und meinen Kindern ist das im Prinzip egal. Die haben gesagt, das ist dein Leben. Immerhin ist das ja auch schon mal ganz schön zu hören, dass die Kinder dir quasi grünes Licht gegeben haben und dir das Leben nicht schwer machen. Ich freue mich, dass wir miteinander reden konnten. Ja, und ich wünsche dir von Herzen viel Glück, wie immer es auch dann aussehen mag. Ich würde gerne mich nochmal melden zu einem anderen Thema. Sehr gerne, immer willkommen. Gut, ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön, Christel. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenfrei hier in Köln, wo wir live senden, jede Nacht. Manchmal werde ich gefragt von den Leuten, das kann doch nicht sein, dass ihr das jede Nacht live macht. Ihr kommt ja komplett um den Schlaf herum. Nein, diese Sendung ist immer live. Es gab ganz wenige Ausnahmen in den vielen Jahren, wo wir mal eine Aufzeichnung gesendet haben. Da war ich krank oder irgendwas war passiert. Aber es ist immer live. So, Britta ist hier. Britta ist 37. Guten Morgen, Britta. Ja, hi Domian. Hallo Britta. So, jetzt reden wir beide. Um was geht's? Es geht um Therapie. Und ich wollte einfach allen mal Mut machen, die Angst davor haben, eine Therapie anzufangen. Also egal, wie schlecht es einem geht, das kann einem eigentlich nur helfen. Dir ging es ganz schlecht? Mir ging es ganz schlecht. Was war? Die Vorgeschichte, ich bin vor 6 Jahren vergewaltigt worden. Und... um gleich vorwegzugreifen, ich habe ihn nicht angezeigt. Mhm. Kanntest du diesen Mann? Nein, ich kannte den nicht. Witzig ist es nicht wirklich, aber ich habe ihn kurz danach nochmal getroffen und habe da festgestellt, dass es ein Polizist aus meiner Stadt ist. Ach. Und der hat dich überfallen vor der Vergewaltigung? Also ich war mit ein paar Freundinnen in der Stadt feiern. Und die Mädels haben irgendwie getanzt und das ist nicht so meins. Und ich habe an der Theke gestanden und er hat mich da irgendwie schon ein paar Mal blöd angemacht und ich habe ihn abblitzen lassen. Und irgendwann habe ich halt Hunger bekommen und in einer Stadt, die nicht so klein ist, kriegt man auch nachts noch was zu essen und bin dann raus, um mir was zu holen. Und da ist er mir halt hinterhergekommen. Hat mich in den Hauseingang gezogen und hat mich schon relativ brutal genommen. Und dann? Danach? Danach, als er dann fertig war, habe ich da bestimmt noch eine halbe Stunde gesessen und wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte und habe mich dann entschieden, zu meinen Freundinnen zurückzugehen. Habe mich auf der Toilette dieser Örtlichkeit notdürftig wieder zurechtgemacht. In der Zwischenzeit waren meine Freundinnen so betrunken, dass die das überhaupt nicht mehr gescheckt haben. Hattest du es ihnen denn angedeutet oder gesagt? Nein. Ich stand unter Schock. Also ich war nicht ich selbst. Und die waren so besoffen, dass die deine Veränderung gar nicht mitbekommen haben. Genau. Und dann bin ich nach Hause, habe mich unter die Dusche gestellt und habe die halbe Nacht geduscht. Und habe dann, also die nächsten 3-4 Tage kann ich überhaupt nicht sagen, was war. Ich habe funktioniert. Ich habe das gemacht, was man tun muss. Ich habe auch noch eine Tochter. Hast du innerhalb dieser Tage irgendjemandem anvertraut? Nein. Nein. Innerhalb dieser Tage nicht. Ich habe damals als Tagesmutter gearbeitet bei einem Pfarrer-Ehepaar. Mhm. Und nach ein paar Tagen habe ich mich denen halt anvertraut. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du dann diesen Täter wieder getroffen hast? Kurz überlegen, ich glaube 2 oder 3 Wochen später. Und wieso hast du den dann in Uniform gesehen? Also es war im also im September ist das passiert und genau, nee, das muss ein bisschen später noch gewesen sein. Im November ist ja St. Martin. Ja, genau. Genau. Und auf dem St. Martins Umzug der Grundschule meiner Tochter war er einer der Polizisten, der die Straßen abgesperrt hat. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist tatsächlich unfassbar. Jetzt regt sich natürlich gleich in mir die große Frage oder der warum du den nicht angezeigt hast. Das ist relativ einfach. Ganz am Anfang war ich nicht in der Lage dazu, weil ich so unter Schock stand. Und dann musst du einfach nur mal die Zeitung aufschlagen oder im Internet recherchieren. Was kriegt denn so ein Typ? Ja, aber ich weiß, es könnte sein, dass er noch andere Frauen und so weiter und so fort. Aber du stehst da im Gericht und du musst diesen Befragungen standhalten. Und wenn du sowieso schon psychisch so mitgenommen bist und fertig bist und so dermaßen traumatisiert und verletzt bist, das hält kaum jemand aus. Und wenn du dann guckst, dass so ein Arschloch irgendwie 2 Jahre auf Bewährung bekommt und ein Steuerhinterzieher irgendwie um ein Vielfaches mehr verknackt wird, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Ich bin der Letzte, der dir deine Gefühle jetzt irgendwie in Frage stellen möchte und respektiere das vollkommen. Da gibt's gar nichts zu sagen. Ich bin da zwiegespalten. Ich sehe dich und kann das komplett verstehen, was du sagst. Und sehe auf der anderen Seite natürlich als objektive Sichtweise, dass so ein Schwein natürlich angezeigt gehört. Der fliegt dessen berufliches Leben ist zerstört. Der fliegt raus als Polizist. Und was du gerade auch gesagt hast, es könnte ein Mehrfachtäter sein, andere Frauen werden geschützt. Verstehe es nicht falsch. Ich möchte nicht gegen dich argumentieren. Ich sehe nur die beiden Gleise so. Ich sehe auch beide Gleise. Mhm. Und ich habe da auch lange, lange drüber nachgedacht und immer wieder. Und bin aber für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, dass mein Seelenheil mir da jetzt wichtiger ist. Gut, dann muss man das auch so akzeptieren und... wäre es anders, ich meine, das ist ja dann fast eine politische Frage, oder eine Frage, eine Forderung an die Politik. Wäre es für dich anders gewesen, wenn du wüsstest, dass so ein Vergewaltiger mit viel schärferen Strafen zu rechnen hätte? Ja. Absolut. Wenn ich wüsste, dass der 15 Jahre in den Bau kommt, dann wäre das eine ganz andere Geschichte, ja. Nun kann man das ja auch nicht so verallgemeinern. Es gibt ja schon Vergewaltiger, die schon sehr hohe Strafen bekommen, wenn es alles klar nachgewiesen ist. Ja, aber dafür, das ist ja auch wieder so eine Sache. Ich war in den ersten Tagen, Wochen nicht in der Lage, wirklich zum Arzt zu gehen oder sonst irgendwas. Das heißt, ich hatte keinen Beweis außer meiner Aussage. Ich möchte an dieser Stelle nochmal etwas sagen, was ich schon einige Male gesagt habe. Und ich möchte es auch immer wieder sagen, weil ich das so wichtig finde für Frauen, denen so etwas passiert ist. Wenn diese Frauen sich in einigermaßen noch die Kraft haben und in der Lage dazu verspüren, sollen sie nach einer solchen Tat eine Rechtsmedizin aufsuchen. Absolut. Ja, ich war nicht in der Lage, aber das würde ich jeder Frau raten, ganz klar. Und gestatte mir noch einen Hinweis. Die Rechtsmedizin dokumentiert alles. Du wirst untersucht von einem Arzt, alles wird dokumentiert und dann wird die Akte erstmal weggeschlossen. Und dann für 10 Jahre wird es aufgehoben. So, und dann kann die Frau irgendwann, wenn sie sich stabil genug fühlt, kann die entscheiden, ich zeige ihn an. Aber man hat dann schon mal alles dokumentiert. Das ist richtig. Das würde ich auch jeder empfehlen. Das wusste ich damals nicht. Mhm. Vielleicht hätte ich dann anders gehandelt. So, jetzt hast du etwas Furchtbares erlebt, ein traumatisches Erlebnis, etwas ganz Grauenhaftes. Ja. Und bist, das war der Ansatz gerade deines Gesprächs, Anfang des Gesprächs, du bist dann in eine Therapie gegangen. Richtig. Ich habe über einen Bekannten, der Kinderpsychologe ist, den habe ich halt angerufen und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Kennst du jemanden, der spontan Zeit hat? Und der hat gesagt, das ist wahrscheinlich kein Problem. Ich bin am Wochenende auf einem Kongress und da frage ich mal rum. Und dann hatte ich direkt in der Woche da drauf einen Termin bei einer Psychologin. Mhm. Also wirklich ein Glücksgriff, weil die Wartezeiten sind ja leider auch extrem lang. Mhm. Und ich glaube, nach 3 Sitzungen hat die zu mir gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen so nicht helfen. Mhm. Also Sie müssen erstmal in eine Klinik. Und da ich ein Kind habe, war für mich ein stationärer Aufenthalt erstmal nicht vorstellbar. Du bist alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend, genau. Mhm. Ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, es gibt ja auch Tageskliniken und dann bin ich in eine wirklich super hervorragende Tagesklinik gekommen, denen bin ich heute noch extrem dankbar. Ich war auch mittlerweile 2-mal da. Die haben mir also sehr, sehr, sehr geholfen. Über wie lange war der Zeitraum, in dem du dich behandeln hast lassen? Das waren 8 Wochen. 8 Wochen. Mhm. Und da geht man dann jeden Tag hin? Da geht man von morgens um 8 bis um nachmittags um 4 hin. Also macht das ganze Programm und kann dann abends seinen Haushalt machen, sich ums Kind kümmern was alles zu tun ist. Ja. Und das war einfach super. Also hat man 2 bis 3 Mal die Woche Gruppengespräche, man hat verschiedene Therapieformen, Werktherapie, Musiktherapie und so und Einzelgespräche. Und das hat mich stabilisiert. Also so eine Tagesklinik ist nicht dafür da, dass man danach gesund nach Hause geht. Mhm. Aber sie helfen einem, dass man wieder stabil wird. Mhm. Hast du nach diesen 8 Wochen Tagesklinik dann noch eine ambulante Therapie auch noch angehängt? Nach dem ersten Aufenthalt nicht. Da dachte ich, da war ich so blauäugig und habe gedacht, jetzt ist alles in Ordnung. Mhm. Und dann war es auch eine Zeit lang okay. Und dann jährt sich so eine Vergewaltigung ja nun mal auch. Mhm. Und dann bin ich wieder total abgestürzt und nach 2 Jahren bin ich dann nochmal rein. Dann bin ich wieder hingegangen, habe vorgesprochen, habe gesagt, ich halte das nicht mehr aus und ich habe Selbstmordgedanken und ich will das alles nicht. Und dann war ich nochmal 8 Wochen da und dann hat der Chefarzt, der da war, mich noch ein halbes Jahr lang begleitet und danach hatte ich dann einen Therapieplatz. Mhm. Ein Therapeut, der, wie ich so sage, echt für mich gebacken wurde. Was ein großes Glück ist. Absolut. Ja. Das war ein Schatz. Echt. Mhm. Also es war so eine Therapie, es war anstrengend, es war super interessant. Also die Arbeit an sich selber ist interessant, wenn man sich drauf einlässt. Mhm. Und wir haben auch viel lachen können. Also es war so eine absolut gesunde Mischung. Wie lange hat das dann nochmal gedauert? Das hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr lang. So, jetzt sind viele Jahre vergangen seit allem, kann man sagen, seit der Tat. Und wie würdest du heute dein Befinden beschreiben? Ich bin immer noch eingeschränkt, aber durch die Therapie habe ich einfach ganz viele Dinge gelernt, habe erfahren, dass es immer wieder Höhen und Tiefen gibt. Ja. Und egal, was einem passiert, das Leben geht weiter und man sollte einfach die Momente, die schön sind, auch genießen können. Also, wir halten fest, was die Vergewaltigung anbelangt, wenn eine Frau betroffen ist, sollte sie so schnell wie möglich danach, möglichst unmittelbar danach, eine Rechtsmedizin aufsuchen. In allen großen Städten gibt es da gibt es Sprechstunden, da kann man einfach anrufen und kann hingehen. Ja. Und du sagst aufgrund deiner Erfahrung, dass Menschen, die so etwas Traumatisches erlebt haben, sollen keine Angst haben, zu einem Therapeuten, zu einem Arzt zu gehen, weil man wahrscheinlich nur so wirklich Hilfe kriegt. Man bekommt nur so Hilfe und die sind dafür da. Die sind dafür da? Die werden dafür bezahlt. Das ist deren Job und genau. Ganz genau. Und für mich persönlich war die Begegnung mit der Musiktherapie meine Rettung. Mhm. Also seit 6 Jahren mache ich Musiktherapie. Das vertiefen wir jetzt mal nicht, denn das ist noch ein großes, weites Thema, was man da alles so macht. Richtig. Aber ich freue mich, dass du angerufen hast, Britta. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank und dir alles, alles Gute von Herzen. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 1.33 Uhr haben wir und hier ist Helga. Ja, hallo Domian. Hallo Helga. Helga ist 57. Ja, hallo Domian. Hallo Helga. Vorab danke ich dir auch, dass ich die Gelegenheit jetzt bekomme, mit dir auch mal zu sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Mein Thema oder was ich zu erzählen habe, ist leider ein etwas trauriges Thema. Und zwar hattest du vor circa gut 2 Wochen eine Anruferin, deren Mann an Krebs erkrankt war und seinem Leiden ja ein Ende gesetzt hatte, indem er sich erschossen hat, auf der Terrasse, genau. Mhm. Die Anruferin sagte ja dann, sie habe Verständnis für ihren Mann und für sein Handeln. Ja, sie hatten auch vorher darüber gesprochen, dass wenn es ganz schlimm wird, dass er diesen Weg der Selbsttötung wählt. Genau. Ich trage ein ähnliches Schicksal wie Sie. Allerdings sah es bei mir ein wenig anders aus. Mein Mann hat am 30.12. auch nach gut 2 Jahren Krebsleiden für sich beschlossen, in die Garage zu gehen und dem ganzen Leiden dann ein Ende zu setzen. Im letzten Jahr? Ja, genau, am 30.12. In der Garage, was hat er gemacht? Er hat sich mit einem Rasenmäherkabel gehängt. Ja, er hat ein Rasenmäherkabel dazu benutzt. Hast du ihn gefunden? Nein, Gott sei Dank nicht. Und ich denke, da war sich mein Mann auch ziemlich sicher, dass mir dies nicht passieren wird. Ja, ich denke, da war er sich ziemlich sicher, dass ich an diesem Tag nicht mehr in die Garage muss, aus welchen Gründen auch immer. Wie final erkrankt war er? Also es sah so aus, er hatte ja Chemo bekommen und am Anfang der Prognose, sprich am Anfang seiner Erkrankung, ging es ihm relativ gut. Da war er auch voller Hoffnung und wie gesagt, die erste Chemo hatte er auch ziemlich gut hinter sich gebracht. Was für ein Krebs war das? Magenkrebs. Magen. Und er war auch nicht zu operieren und auch nicht zu bestrahlen. Die einzige Möglichkeit bestand leider Gottes nur in Anführungszeichen mit Chemo. Dazu war er auch bereit. Aber so gut, wie es ihm auch am Anfang ging, wo man das teilweise auch wirklich komplett aus dem ganzen Leben rausgestrichen hatte oder auch vergessen konnte, ging es dann im Spätsommer letztes Jahr ziemlich bergab. Insbesondere, er konnte also nicht mehr richtig essen, hatte dann auch einen Stent bekommen, der dann immer wieder verrutscht war, wo er dann immer wieder diese Probleme hatte, die massiven Probleme mit dem Essen. Und das hat sich wahrscheinlich dann über den Herbst und den Frühwinter sehr verschlechtert. Genau, rapide verschlechtert. Mhm. Und zwar sah es dann auch so aus, er hatte sich dann auch mit seinem Hausarzt, also auch mit uns zusammen sogar, auch der Hausarzt war behilflich dabei, um einen Hospizplatz gekümmert. Wir hatten auch mit dem Leiter vereinbart, dass er jederzeit aufgenommen wird. Und er wollte nicht in den Hospiz. Doch, er war dazu bereit. Er hatte sich das ja auch mit seinem Hausarzt und mit uns, also mit mir und meiner Tochter auch angesehen. Und wie gesagt, der Leiter von dem Hospiz hatten vereinbart, dass er also jederzeit aufgenommen wäre. Hat er auch unter nicht mehr zu behandelnden Schmerzen gelitten in den letzten Tagen? Doch, ich denke sogar sehr. Und zwar ging es rapide dann, wie gesagt, nach Weihnachten sehr bergab. Sein Arzt hatte ihn dann auch am 27. nochmal in die Klinik eingewiesen. Also du meinst, das waren so starke Schmerzen, die man nicht mehr in den Griff bekam? Die haben ihn nämlich, also der Hausarzt hatte ihn am 27. eingewiesen und er ist aber dann am 28. von dort aus so, Helga, entlassen worden, weil sie ihm helfen konnten. Ja, verstehe. Hatte er denn mit dir über diese Möglichkeit auch gesprochen? Dass er diesen Weg wählen würde, zu gehen? Ja. Nein. Ich denke, er hat mich auch irgendwie schützen wollen, ja. Glaubst du, dass er schon lange mit diesem Gedanken gespielt hat? Ja. Ja. Jetzt im Nachhinein. Also, im Klartext, er hat bis zum Schluss dir nicht gesagt, dass er sich das Leben nehmen möchte, wenn es zu schlimm wird. Ja, eigentlich nicht. Ich war auch, ich muss auch sagen, als ich von seiner Tat erfahren habe, war ich sehr, sehr zornig auf ihn und hatte auch... Warst du zornig, dass er es getan hat oder dass er es dir nicht gesagt hat vorher? Ja, eigentlich über alles. Und zwar erstmal, dass er sich so leise von uns und aus seinem Leben geschlichen hat im Grunde. Hat er was hinterlassen, was Schriftliches? Wir hatten, wo ich sehr, sehr dankbar bin, muss ich natürlich sagen, wir hatten Wochen zuvor, hatte er mit mir gesprochen, wie er sich mal seine Beisetzung wünscht. Das war alles geregelt. Ja. Kannst du ihn denn, nachdem du den ersten Schock verwunden hattest oder auch heute, kannst du ihn verstehen, dass er das gemacht hat? Mittlerweile ist der Zorn auch gewichen. Und zwar hatte ich im Januar ein Gespräch mit seinem Arzt geführt. Und der mir dann auch erzählt hatte, dass es nur noch um Wochen bei ihm gegangen wäre. Also wir hätten ihn nicht mehr so wirklich lange bei uns gehabt oder er wäre nicht mehr lange bei uns gewesen. Man hätte auch schon akut im Januar die Medikamentendosis so erhöhen müssen, dass er praktisch in einem Dämmerzustand gehalten worden wäre. Und ja, das bedeutet ja auch gleichzeitig Pflegefall. Und wenn es in Deutschland gesetzlich und rechtlich die Möglichkeit gäbe, dass man in einem solch extremen Fall mit Hilfe eines Arztes sich das Leben nehmen könnte. Wie stehst du zu dieser Möglichkeit, vor allen Dingen jetzt auch in Anbetracht der Erfahrung, der persönlichen Erfahrung, die du gemacht hast? Ja, weißt du, es ist halt immer so, ich sage eigentlich, ich weiß auch, wie du darüber denkst, ich schaue immer deine Sendung und ich muss sagen, eigentlich bin ich auch dafür, dass man diese Freiheit für sich in Anspruch nehmen sollte oder können dürfen. Nur es ist halt etwas anderes, wenn es einen quasi direkt betrifft und man sich mit solcher Geschichte auseinandersetzen muss. Ja, klar. Das ist immer viel schwerer, als wenn man theoretisch darüber spricht. Mhm. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist es nämlich. Und wo ich sehr mit zu kämpfen habe und mir auch wirklich zum Teil mein Schlaf immer noch raubt, ist für mich sind auch so viele Fragen offen geblieben, ja. Mhm. Zum Beispiel? Wann er diesen Plan gefasst hat oder, gut, ich habe gemerkt, er hat dann vom 27. bis zum 30. hin sehr, sehr viel gegrübelt, nachgedacht, wollte auch nicht mehr so wirklich viel wissen. Hat viel geschlafen und hatte auch keinen Spaß mehr am Lesen oder hatte auch nicht mehr seine Musik gehört, sondern wollte einfach für sich alleine sein. Ist das ja auch, entschuldige, wenn ich unterbreche, das ist ja auch eine sehr, ja, ich weiß gar kein richtiges Wort, fast schon brutale oder martialische Form, sich umzubringen, von der er gar nicht hätte sicher sein können, dass er auch stirbt. Doch, das, also so, ich sag ja, ich hatte ja dann, weil ich diese Geschichte auch nicht verstanden habe, dass er dass er so von uns gegangen ist, dass er diesen Weg gewählt hat letztendlich, eigentlich ja auch einen herben Weg, ja. Aber hätte nicht die Gefahr bestanden, dass dieses Kabel zum Beispiel reißt, dass es nicht irgend sowas. Genau das ist auch, oder ich muss auch ehrlich sagen, ich wundere mich, weil er war ja wirklich sehr, sehr schwach, weil er hatte ja fast nichts mehr gegessen. Und ich denke, er hat all seine Kraft auch nochmal motiviert, überhaupt das hinzubekommen, ja, dass er letztendlich das geschafft hatte. Vielleicht hätte es euch, dir und der Familie ein großes Stück weitergeholfen, wenn er dir oder euch zumindest eine schriftliche Erklärung hinterlassen hätte. Ja, genau das. Nur das wäre vielleicht schon sehr hilfreich gewesen. Ja, genau, weil ich sage ja, wie gesagt, mir raubt es immer noch. Also ich sage, ich bin nicht mehr, der Zorn ist gewichen, nachdem ich mit dem Arzt geredet habe. Mhm. Und er mir auch erklärt hat, es wäre sehr hart noch in den nächsten Wochen dann danach geworden. Wo er mir letztendlich viel auch erspart hat auch und sich selber dann natürlich auch. Wie hat denn eigentlich so die nähere Umgebung auf diesen Vorfall reagiert? Du denkst Freunde, Verwandte? Ja, genau. Freunde, Verwandte, ich Nachbarn. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich auch die Kripo oder alle, die wo auch hier mit im Einsatz waren und auch jetzt sein Hausarzt, auch meine Tochter, auch Verwandte von seiner Seite haben viel Verständnis dafür gehabt oder haben auch gesagt, ich soll es akzeptieren, dass er diesen Weg gesucht hat, ja. Gott sei Dank wenigstens das, dass nicht noch eine Schmähung stattgefunden hat oder eine Verachtung. Gut, es werden mit Sicherheit ein paar in der Nachbarschaft oder wie auch immer gewesen sein oder sind, wo da auch ihre Probleme mit haben und ihn nicht verstehen, aber die meisten kannten ihn, er war auch sehr, sehr beliebt, muss ich sagen. Aber ich höre schon aus all der Irritation und der Verzweiflung heraus, wäre mehr kommuniziert worden vorher, wäre es vielleicht für alle erträglicher geworden. Vielleicht auch also für vor ihn. Allen Dingen für mich. Und für dich natürlich, natürlich auch für dich. Aber für ihn war es natürlich auch eine furchtbar einsame Entscheidung. Ja, er hat wo er immer zur Chemo hingegangen ist, sein Arzt hat auch mit mir mal ein Gespräch geführt, was ich sehr, sehr nett fand. Der hat aber allerdings auch gesagt, er war ein angenehmer Patient, hat auch vieles, also immer angenehm über alles ertragen, aber hat auch sehr für sich oder vieles in dieser Hinsicht mit seinem, was in Bezug auf seine Krankheit war, mit sich alleine ausgemacht. Und auch uns, muss ich sagen, wie zu meinem Schwiegersohn oder zu meiner Tochter, er hat immer jedem immer nur ein Stückchen hingeworfen, ja. Ja, der wollte euch nicht belasten. Genau, also manche Teile wusste ich, wenn ich das dann meiner Tochter erzählt hatte, so und so sieht es aus, dann hat sie gesagt, sie weiß es nicht. Dann kam irgendwann mal wieder etwas zum Vorschein, wo meine Tochter dann mir erzählt hatte, wo ich gesagt habe, davon habe ich jetzt gar keine Ahnung, wie es momentan jetzt direkt aussieht, ja. Helga, ich danke dir für diese Sichtweise zu dieser sehr schwierigen Thematik. Du hast dich erinnert gefühlt an das Gespräch, das ich vor ein paar Wochen hier geführt habe, an deinen Fall. Ich danke dir auch, Domian, dass ich das auch mal mitteilen durfte. Ja. Und bleib weiter so, wie du bist. Dankeschön. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Die Menschen da draußen brauchen dich, ja. Vielen Dank, liebe Helga. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Und wir sind jetzt um 1.46 Uhr verbunden mit Eberhard. Eberhard ist 72, guten Morgen. Hallo. Hallo Eberhard. Und Jürgen. Ja. Also ich brauche kein Autogramm, ich habe schon eins von dir. Eberhard, deswegen rufst du an. Weswegen ich anrufe, gestern war das Thema Wald und so weiter. Ne? Genau, es geschah im Wald. Ja, und da war so ein netter Typ, der netter verheiratete und glücklich verheiratete Typ, der im Wald nachts oder viermal in der Woche in den Wald ging, um Sex mit Männern zu haben. Genau. Also vorausgeschickt muss, sage ich, ich bin schwul. Ja. Und wie gesagt, 72. Ja. Und in dem Alter hat man natürlich in der Kölner Szene, ich bin alter Kölner, lebe jetzt in der Eifel in einem Dorf, hat man nicht mehr die großen Chancen, so nehme ich auch schon mal diese Sache wahr. Achso, du gehst dann nicht nachts. Ach so, also du gehst tagsüber. So wie ich hatte ihn ja gestern gefragt, ob man da auch tags hingehen konnte, das wusste er nicht so genau. Ja, ich weiß es also ganz genau, da ist es also für, also so gesehen recht angenehm, weil man da auch, ich persönlich lege Wert auf Augenkontakt, auf Gespräche. Achso, du sprichst. Und nachher. Ah, verstehe. Aber Moment, du hast gerade gesagt, mit 72 hat man nicht mehr so viele Chancen. Das geht homosexuell. Ja, das kann ich schon so sagen, obwohl ich persönlich da jetzt im Nachhinein, jetzt wo du so das ansprichst, muss ich sagen, ach nee, eigentlich habe ich da schon Chancen. Allerdings in der Kölner Szene nicht mehr. Nicht mehr. Darauf wollte ich hinaus. Also normalerweise mit 72 hat man als Hetero und als Hetero oder Homosexuell nicht mehr so die großen Chancen. Aber ja, wenn du tagsüber in den Wald gehst, dann schon. Ja. Aber hier ist allerdings nicht so oft, wie er sagte, viermal in der Woche. Das kommt so alle zwei, drei Wochen mal vor, dass mein Bedürfnis nach Nähe, nach Körperlichkeit und so weiter, was damit zusammenhängt, du kennst es auch. Wobei es ja wahrscheinlich, nee, ich war noch nie. Du kennst doch die Bedürfnisse. Ja, körperlich, natürlich, ja klar. Ja, ja. Ja. Aber es geht doch dann auch da nur um Sex, ne? Ja. Du kuschelst doch nicht im Wald mit den Männern. Doch, ja. Doch. Und ich muss sagen, das kommt auch zurück. Und da, weswegen ich da anrufe, weswegen ich eigentlich was sagen will, ist, dass ich im Lauf der letzten 10, 20 Jahre, wo ich eben so diesen Ersatz habe, sage ich mal, feststellen muss, dass mindestens 70, wenn nicht sogar 80% derer, mit denen ich zusammenkomme, dann bi oder verheiratet sind. Ja, das hört man ja immer wieder. Ja, das hat mich anfangs irgendwie irritiert. Ja. Entweder sah ich einen Ehering oder ich war, wenn man hinterher noch sprach oder noch eine Zigarette rauchte. Die leben ein völliges Doppelleben, ne? Ja, ja. Also hab ich immer gedacht, wie kommt das? Was suchen diese Menschen? Aber wenn du da, du gehst durch den Wald, das ist helllichter Tag, da stehen dann irgendwann Bäume, Männer und dann spricht man. Ja, nicht nur Wald, das sind Parkplätze hier an der Autobahn. Ach so. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen Gebüsch und manchmal auch Wälder. Ja. Gehst du da auch im Winter hin? Bitte? Gehst du da auch im Winter hin? Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist ein bisschen, bisschen ungemütlich dann. Und ich sag, das ist dann ein bisschen ungemütlich. Ja, natürlich, und kalt, vor allem, wenn du die Hose aufmachst, ist es so kalt. Natürlich. Jetzt sagte gestern der Anrufer, dass da nur geschwiegen wird, es wird keine Silbe gesagt. Nein, du sagst das Gegenteil. Nein. Was unterhält man sich da? Ich habe das Glück bisher gehabt, dass eigentlich immer, dann begrüßt man sich, hallo, sagt man, oder wie, und dann mal ins Gespräch kommt. Und dann geht's zur Sache, ich brauche das nicht, ich möchte das ja nicht, du weißt, das wäre ja. Natürlich. Brauche ich nicht zu sagen. Und hinterher nochmal ein Gespräch, nochmal nett. Ach, guck. Ja, ja. Und haben sich denn daraus schon mal auch längere Verbindungen ergeben? Ja. Ja, ach so, man tauscht dann vielleicht auch mal eine Handynummer aus oder so? Ja, und Telefonnummer aus. Und, ja, aber wenig, relativ wenig, aber es kommt schon mal vor. Und dann muss ich sagen, und das ist dann für mich so eine Art Bestätigung. Ja klar, verstehe. Dem Alter, sag ich mal. Gestern der Anrufer, dass ich jetzt kokettiere mit dem Alter. Ja, Stichwort Alter. Der Anrufer gestern, glaube ich, wusste nicht so ganz genau, wie. 35. Genau, aber der wusste nicht so wie. Er war verheiratet und er sagte glücklich auch in seiner Ehe und so weiter. Ich will dich fragen, wie alt die Männer sind, die da im Wald rumstehen. Ich würde sagen, ab 25 bis 70 auch. Oder bis 75. Ja. Und das ist mir eigentlich auch egal, weil ich jede Person, ob Mann oder Frau, nebenbei gesagt, ist mir egal, Hauptsache man hat was gegenüber. Ich will dir mal sagen, ich glaube, dass viele Heterosexuelle dich darum, oder die Schwulen darum beneiden, dass man so unkompliziert und ohne Kohle bezahlen zu müssen, Sex finden kann. Das kann sein, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist für Heterosexuelle viel komplizierter. Die müssen dann irgendwie zu einer Hure gehen und das kostet dann Geld. Ja, das kostet das, ja. Ja, Eberhard, schön. Also du hast deinen Spaß und gehst da ab und zu hin. Und ich habe nie bezahlt und ich habe auch nie gezahlt. Ja, und hast deinen Spaß? Im weitesten Sinne ja. Gab es denn eigentlich auch mal eine unangenehme Erfahrung oder ein unangenehmes Erlebnis dabei? Ein-, zweimal, wenn jemand unsauber ist, sage ich mal. Gut, ja, gut. Ja, das, dann nicht. Ja. Aber ansonsten, ja, das ist macht auch... Ja, der Augenkontakt macht das wahrscheinlich aus, den man vor sich hat. Ja, ja. Und da legst du großen Wert drauf. Wie die Antwort dann kommt, man sagt, hallo. Ja. Oder wie geht's? Oder hi, oder wie? Eberhard. Wie dann die Antwort ist, dann... Weißt du schon Bescheid. Ich verstehe. Eberhard, danke schön. Ich wollte nur sagen, das war das Wichtige für mich, dass so viele Menschen, Männer, eben auch Männer auch abtasten. Natürlich, ja, das... Das wissen wir. Lieber Eberhard, ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß noch. Ja, ich danke. Ach ja. Tschüss. Ja. Ciao. Deine Sendung ist toll. Ich danke dir. Ja, und mach weiter gut. Ich gucke dich seit über 10 Jahren. Schönen Gruß in die schöne Eifel. Danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Carlos, 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Dumme. Carlos. Toller Name. Heißt du wirklich so? Nee. Nee, okay, müssen wir auch nicht vertiefen. Das können die Menschen auch sehr gerne anonym bleiben, da haben wir gar nichts gesehen. Ja, genau, ich möchte nicht erkannt werden, deswegen. Völlig in Ordnung. Um was geht's denn? Ich stehe, seitdem ich jetzt schon 13, 14 Jahre alt bin, stehe ich auf Frauenfüße. Auf Frauenfüße? Ja. Stehen ja viele Männer drauf. Ja. Ist das ein Problem für dich? Und seit ich dann Internet habe ich dann auch immer Videos geguckt. So im Bereich Porno-Videos immer, in diesem Bereich Fußfetisch und habe da auch immer onaniert, mich befriedigt und wurde dann immer süchtiger, habe immer Videos angeguckt und es gab mal Zeiten, wo ich dreimal am Tag onaniert habe und immer die Videos geguckt habe und es wurde immer extremer. Und immer nur Fußvideos? Genau, ja. Und das andere hat mich gar nicht interessiert, nur Fußvideos. Ja. In diesem Bereich nur. Und wie ist das heute? Ja, und dann, wo ich 18 geworden bin, wollte ich auch einen normalen Sex haben und bin dann zur Puff gegangen mit Freunden und wollte es dann ausprobieren und hat dann überhaupt nicht geklappt. Ich hatte überhaupt keine Erregung und ich konnte keinen normalen Sex mehr haben. Und dann bin ich nächstes Mal wieder hingegangen und habe es dann nur mit den Füßen probiert, ne? Fußerotik. Hast du so mit der Frau besprochen vorher? Genau, ja, das bieten die auch an und das hat dann toll geklappt und ich habe auch Erregung gehabt. aber den Normalsex hat überhaupt nicht geklappt. Hast du denn bis heute, nun bist du 20, mal normalen Sex gehabt? Nee, gar nicht. Hast du denn, das heißt, du hast auch noch keine Freundin gehabt bisher? Nee, also als ich 12, 13 war, schon, hatte ich schon eine Freundin gehabt, aber seitdem ich ein Problem habe, diese Vorliebe entdeckt habe, hat es überhaupt nicht mehr mit Frauen geklappt. Ich habe die auch immer so angesprochen und habe gesagt, ich habe diese Neigung, ich habe diese Vorliebe und die meisten Mädchen fanden das eklig, haben gesagt, wie kannst du, du bist eklig oder wie kannst du nur diese Neigung haben. Deswegen hat es auch nicht so richtig geklappt. Also ich habe nie den richtigen irgendwie gehabt. Hast du dich denn schon mal so in eine Frau verliebt? Nee. Noch gar nicht so richtig. Verliebt, noch also, gar nicht. Also sexuell dreht sich alles, absolut alles um Frauenfüße. Genau, das ist letztendlich ja der Rest des weiblichen Körpers interessiert dich gar nicht. Doch, teilweise schon, aber nicht so extrem wie die Frauenfüße. Und Sex hatte ich ja nie. Deswegen ich weiß auch nicht, wie das so ist. Es hat auch, aber auch nie geklappt. Wenn du onanierst, denkst du nur an Frauenfüße. Genau, ja. Und was auch denkst die Videos, auch die Videos sind immer Fußerotik. Nichts anderes. Ja, verstehe. Wenn du in der Fantasie bist, in der sexuellen Fantasie, was genau stellst du dir dann mit Frauenfüßen vor? Dass ich die im Mund habe, dass ich die dass du sie leckst. Dass ich die verwöhne, massiere, streichle und dann immer weiter eingehe, Füße lecke und ja. Also der Fetisch Fuß ist ja nun wirklich, das weißt du selbst, du hast dich ja im Internet ist extrem verbreitet in allen Variationen. Was jetzt bei dir allerdings wirklich extrem ist, dass du so, also fast ausschließlich darauf fokussiert bist. Und das macht mir auch Angst. Ja, das würde mir auch Angst machen und das macht auch dein Leben problematisch. Genau, und das macht auch mein Leben kaputt, weil alle fragen sich schon, wieso ich keine Freundin habe. Meine Mutter fragt schon, ob ich vielleicht schwul wäre. Die haben auch gesagt, wenn du schwul bist, kannst du deinen Freund mitnehmen, ist kein Problem. Und ich habe gesagt, nein, Mutter, ich bin nicht schwul. Ja. Aber sie kann das auch nicht verstehen, ne? Weil ich kann dir das nicht erklären, ich schäme mich auch. Ne? Und sie versteht das nicht. Verstehe ich. Lass uns nochmal zurückgehen. 13, 14 warst du, sagst du, als das anfing. Ja. Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis? Ja. Ich hatte Sandalen an und dann war ich unterwegs und dann habe ich eine Frau gesehen, die meine Füße angeguckt hat und das hat mich sehr irgendwie angefangen, sehr erregt auch. Ich fand das sehr toll. Achso, dass die Frau deine nackten Füße angeguckt hat, hat dich erregt. Genau, ja. Es kann auch anders sein. Vielleicht hat sie aus Versehen da geguckt oder vielleicht wollte sie gucken, welche Sandale ich anhabe. Vielleicht hat es einen anderen Grund gehabt, aber ich habe das so empfunden. Und damit fing's an. Wie jetzt meine Füße toll finde oder dass Füße überhaupt was Erotisches sein kann. Ja. Würdest du dich denn auch anmachen, wenn eine Frau sich mit deinen Füßen beschäftigt? Ja. Ach, das auch? Das auch, ja. Das ist, glaube ich, auch. Ah ja, also das wäre das Allerschönste für dich, jemanden zu finden, eine Frau, die ihre Füße dir gibt und sich mit deinen Füßen auch beschäftigt. Genau, oder wir machen das gegenseitig dann miteinander, meine Partnerin oder ich bei ihr oder sie bei mir. Wie oft denkst du an solche Fantasien? Jeden Tag. Jeden Tag, ständig. Jeden Tag ständig, ja. Wie gesagt, seitdem ich das Internet hatte, habe ich auch immer die Videos angeschaut, immer Videos angeguckt und mich dann so befriedigt. Also Carlos, sonst hätte ich ganz tolle Depressionen. Also ich finde es auch bedenklich, weil es solche Ausschließlichkeitsausmaße angenommen hat bei dir. Wenn es so ein Teil deiner Sexualität wäre, würde ich sagen, egal, das haben viele, genieß es, aber das ist zu krass, weil es dich isoliert und weil es deine Sexualität kaputt macht. Ich finde, da muss man professionell ran. Du musst zu einem Sexualberatung, zu einem Sexualtherapeuten. Ich finde mich auch sehr einsam. Ich möchte gerne jemanden haben, den ich liebe oder gerne eine Beziehung haben, aber so klappt es nicht. So, jetzt werden wir dich gleich beraten, wo du dich hinwenden könntest. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von meinem Psychologen, dem Peter, zurückgerufen, okay? Okay, alles klar. Alles Gute, Carlos, oder wie immer du heißt. Alles Gute. Kann ich ein Autogramm auch finden? Ja, da sagst du dem Peter auch deine Anschrift gleich. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. In der Technik heute Dennis Eickmeier und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen in der freien Themennacht. 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.